NDR 3 Hörspiel. Wir begrüßen Sie nun sehr herzlich zu unserem dritten Hörspiel in der Reihe Abenteuer Innenraum – Reisen in ein fremdes Land. Heute Abend, liebe Hörerinnen und Hörer, senden wir ein Hörstück, das die christliche Legende der heiligen Clara zum Thema hat und damit zugleich den schmerzhaften Prozess der Trennung von Mensch und Tier beschreibt. Die Augen der heiligen Clara von Karl-Heinz Koenig. Es war einer der sehr kalten Januartage 1991. Am Morgen hatte ich in der Post das Manuskript einer Geschichte gefunden. Heiligenlegende. Meine Redaktion plante ein ganzes Heft zu dem Thema Die Heiligen und wir oder Hagiographie heute. Ich sollte was Kluges dazu schreiben. Wie üblich. Die Geschichte war nicht sehr lang. Ein paar kopierte Seiten aus einem in den 50ern herausgegebenen Band. Ich las sie zweimal, dann steckte ich sie in die Tasche und ging spazieren. Die Augen der heiligen Clara. Die Augen des Töchterchens, das dem Schuhmacher Sefe als letztes geboren wurde, waren tiefschwarz und schön. Weil in Sefes Haus das Bildnis der heiligen Clara über den Herd gehängt war, dem der unbekannte Künstler genau die gleichen Augen gegeben hatte, wurde das Kind Clara genannt. Das ist die Leuchtende. Im Museum König ist für alle Zeiten die Stille eines Kindernachmittags. Seine Erbauer hatten den Geruch von Darwins Entwicklung der Arten in der Nase und haben ein ganzes Museum eingerichtet, um nur die Größe und Farbe einer einzigen Buchseite nachzuahmen. Eines Buches, das ein Kind aus der Leihbibliothek mit nach Hause gebracht hat und das es jetzt auf seinen Knien hält. Die kolorierten Libellenschwärme, bezeichnet mit zierlich gedruckten lateinischen Namen, das auf den Zehenspitzen tanzende Skelett eines Mastodons, die Genealogie der Wale, die Zeichnung eines chirurgisch geöffneten Ameisenbaus, öffnen zum ersten Mal die gigantischen Hallen der Wissenschaft in der Seele des Kindes und geben ihm freie Sicht auf eine Art von bunt gefärbtem Abenteuer, das die umhüllende Tiefenwelt der Märchen weit hinter sich lässt. Auf einer dreidimensional gewordenen Buchseite aus gelbem Papier spaziere ich klein wie ein Buchstabe, aber gedruckt noch nach der alten Art, in fettem, glänzenden Schwarz. Sika-Hirsch. Mähnenhirsch. Weißwedelhirsch. Davidshirsch aus China, 1894 dort ausgerottet. Hinterindischer Pferdehirsch, Usa unicolor malacensis. Schomburghirsch, Siam, um 1935 ausgerottet. Altai-Wapiti. Eurasischer Dammhirsch. Sumpfhirsch, Odocoileus dichotomos. Ich aber stand und betrachtete die Riesenhirsche aus Irlands Mooren. Ausgestorben. In einem irischen Moor zu sterben, als Riesenhirsch zu leben und meine Gedanken als flügelflach wachsendes Geweih zu beiden Seiten meiner Stirn dunkel über den Augen zu sehen und zu denken, das Eigentliche ist über mir, mein Schatten, mein Geweih, mein Denken, das die Hände an den Schläfen des Kopfes geöffnet hält, um die göttliche Weisung zu empfangen, wie ein Riesenhirsch durch die Moore Irlands findet. Wie die Moore geheiligt sind durch diese himmlisch stillen Königstiere. Rosa, große Zähne, Pflanzenfresser, die den Mooren die Stille geschenkt haben, die die Hoheit ins Moor brachten, die bis in die Zähne gefärbt sind von jahrtausendelangem Schlaf im Moor. Das Riesenhirschgebet. Ein Sumpf, ein Moor, ein Grab für meine Gedanken, plumps ins Gebet, liegst tausend Jahre, wirst gefärbt, stillrot der See. Der älteste, ehrbarste Färbungsprozess, das Gebet. In Gang gesetzt durch meinen Blick, färbt mein Empfinden vor jedem Verständnis, vor jeder Lautbarwerdung, färbt mich. So wie die Knochen der Riesenhirsche bis ins Mark Farbe von der Farbe des Moores sind. Stummer Blick. Was weiß ich wirklich von den Riesenhirschen? Das ist echt. Sind denn noch Ferien? Ich dachte an den Gesang eines kleinen Jungen, den ich im Schwimmbad hatte singen hören. Ich bin krank, ich bin krank, ich bin kopfkrank, kopfkrank. Wenn einst die Riesenhirsche kopfkrank werden, versteinert das Geweih ihnen über den Köpfen. Es wird aus himmlischen Händen die Last. Und von dem, was immer oben war und über ihnen, werden die Riesenhirsche in die Tiefen der irischen Moore gezogen. In die Sümpfe gesenkt. Den Tod. Das ist echt. In der leeren Eingangshalle des Museums kniete ein junger Mann im schweren grauen Wintermantel, damit beschäftigt, einem kleinen Mädchen den roten Anorak auszuziehen. Die Kleine lief und ließ den Anorak in seinen Händen. Sie war ein kleines, blondes Mädchen und trug einen hellgelben Strickpullover, violette Hosen und Schuhe. Die Augen der Die Augen des Töchterchens, das dem Schuhmacher Sefe als letztes geboren wurde, waren tiefschwarz und schön. Weil in Sefes Haus das Bildnis der heiligen Clara über den Herd gehängt war, dem der unbekannte Künstler genau die gleichen Augen gegeben hatte, wurde das Kind Clara genannt. Das ist die Leuchtende. Pliozän. Miozän. Oligozän. Eozän. Paläozän. Kreide. Jura. Trias. Ihr Zeitalter. Der junge Mann stand neben mir. Das stumme Spitzgesicht eines Fuchses, die Augen dunkel versteckt und glitzernd, die Nase leicht erhoben, mit großen Nasenlöchern witternd. Das Kind auf seinem Arm war keine 2 Jahre alt und deutete auf eine Zeichnung an der Wand. Therapsida. Ein verschollenes Urtier mit 4 Beinen und längs gestrecktem Schwanz, das in schleichender Eile über dem Äquator des Trias aus dem Bild zu verschwinden suchte. Da! Aus den Augenwinkeln sah ich die kleine gelbe Gestalt im hochgewachsenen Grau und Schwarz der Fuchsfigur. Der Mann nahm das Kind mit sich und ging über einen der beiden in rötlichem Stein polierten breiten Treppenaufgänge in den ersten Stock, wo der Blick am Geländer frei das Innere des Lichthofs vor sich hat. Alt genug saß das Kind in der warmen Jahreszeit vorm Haus in der Sonne. Wenn seine Mutter ihm die Suppe gebracht hatte, kam die weiße Schlange aus ihrem Mauerversteck, um vom Dünnen der Suppe zu trinken. Sie brachte der kleinen Clara Geschenke, Kronen, Goldgerät und heilende Edelsteine. Fertig mit der dünnen Suppe nahm sie die Geschenke wieder mit und verschwand im Versteck. Eines Morgens, als die weiße Schlange wieder Dünnes trinken wollte, sagte Clara, »Sollst auch Dickes essen.« Iss, und berührte mit dem Löffelchen den Kopf der Schlange. Die Mutter trat vors Haus, sah die Schlange bei ihrem Kind und wie es danach schlug, packte die Schaufel und zermalmte dem Tier den Kopf. In die Sandsteinbrüstung des Geländers sind Namen und ausgerutschte Zahlen eingeritzt. Zeichenhaftes Insektengekribbel unter einem hochgehobenen Stein. Der Mann und das Kind stehen vor einer hohen Vitrine, in der ein ausgestopfter Adler seine weiß-grau gefleckten Schwingen spreizen muss. Der schmale Mann beugt sich zu der Kleinen hinunter. Ich bin der Fuchs. Der Adler ist mein Feind, denn sein kriegerisches Wesen ist so ganz auf Luft und Licht gerichtet, dass er nichts so sehr verachtet wie meine irdische Schläue und den Staub und Dreck in meinem Fell. Die Gänge und Windungen meines Höhlenreichs, das Dunkle und Verschlagene verachtet er, wie auch die Mäuse und Nattern in meinem Maul. Zur Not frisst er die auch. Geht es nach ihm, so bringt er aber Feuerwesen in sein Nest. Löwenjunge und Skorpione, alles direkt von der Sonne genährt, um seine eigene Brut zu päppeln, die die grause Exaktheit bald fühlen wird, mit der er seine Jungen prüft. Wie Wolf von Eschenbach erzählt, hält ja der Adler jedes seiner Jungen in den Klauen hoch der Sonne gegenüber und nur die erkennt er an, die mit beiden Augen grad hineinsehen. Alle anderen wirft er ohne Rührung aus dem Nest, meinesgleichen wohl zum Fraß. So süchtig ist sein Sinn nach Licht und Sonne, so stolz und grad sein Denken. Und sitze ich in meinem Bau, so kann ich seinen Adel nur bewundern. Tief in der Erde ist der Edle mir viel wert, und ich schätze seine Größe hoch. Wie ich auch weiß, dass keine seiner blauen Denkfiguren dort oben aus der Stille mein rechnendes Gehirn jemals entzünden wird. Es sei, er packt mich selbst am Wickel. Das Kind schlurft mit gemachtem Hinkefuß um die Vitrine herum, einmal, zweimal, dreimal, und hält mit einer Hand den Kontakt zum Glas. Leicht, leicht, leicht. Am selben Abend lag das Kind krank. In der Nacht wurde es blass, und am Morgen war es tot. Und Haut und Haare waren schwarz gebrannt. Aufgebahrt für 3 Tage lag Clara am offenen Fenster. Es lebte aber am Ausgang des Dorfes ein Mann, von den Leuten verschrien als heidnischer Magier und in aussichtslosen Tagen von allen besucht. Der wurde am Abend des 3. Tages geholt. Lang saß der Alte am Bett des schwarzgebrannten Kindes. Zum Schluss, als auch die letzte Hoffnung der Eltern aufgegeben war, zog er mit der linken aus der Manteltasche einen Spatzen, hob ihn hoch empor, die rechte fest auf dem Gesicht der kleinen Clara, und sagte: »Weckst du mich, dann sterb ich dir. Tötst du mich, dann weck mich wieder auf.« Der Spatz flog zum Fenster hinaus. Auf Anweisung des Alten breiteten die Eltern ein rotes Tuch über ihr Kind. Unter einem Frühlingsschal lag das Mädchen die ganze Nacht. Und als es sich am nächsten Morgen regte und den Schal von sich warf, war seine Haut schimmernd weiß und seine Augen vom himmlischsten Blau. Alchemie, Verwandlung der Weisheit in andere Elemente, Gold, goldenes Haar, so müsste man es schreiben. Der Ursprung des sakramentalen Gedankens, Verwandlung der Kräfte. Einstein, Physik, die Religion, dahin kehren die Wissenschaften zurück. Lemniscate, sie kommen aus der Religion und kehren durch ein Nadelöhr dahin zurück. Aber das Nadelöhr, das ist es eben. Die beiden kleinen Jungen von vorhin stürmen die Treppe hoch an mir vorbei und verschwinden im obersten Stock. Wie still es da oben war. Hier oben scheint die Sonne durch 5 sehr hohe neunteilige Fenster, verschmutzt mit durchsonnt grünem Untergrund, auf dem der Reihe nach die Wappentiere stumm in den Flur blicken. Hirsch. Europa. Löwe? Afrika. Bison? Amerika. Tiger? Asien. Känguru? Australien. Fehlt noch ein 6. Fenster. Die Arktis. Oder war es die Antarktis? Mit einem Eisbär. Oder Pinguin. Zu spät erkannt. Ein ganzer Kontinent einfach übersehen. Warum? Weil es zu Alexander Königs Zeiten noch nichts gab, worüber dort zu herrschen war? König Pinguin und König Eisbär. Wer weiß, wozu es gut ist, dass euer Fenster fehlt. Aber jetzt seid ihr entdeckt. Schutztiere der Kontinente. Fleischgewordener Geist der Länder. Götter, die den Menschen nachts im Traum erscheinen, aber auch in ihren Träumen seid ihr schon entkernt, verwahrlost, träge Haustiere des Schlafs, ihr schreckt keinen mehr. Ordenbehängte Märchengespenster, mit Gütesiegeln dekoriert. Blut und Knochen, Fabrikanlagen, soweit das Auge reicht. das Reich, das Tierreich. Geht mit dem Hundefuttergott, grässlich zerstückelte Leiche in Rahm und das Pik, Dosen geworden, den Hunden zum Fraß und den Menschen. Osiris gestapelt im Supermarkt. Unendliche Vielfalt. Gesegneter Reichtum. Das Walskelett unter das freundliche Licht der Fenster postiert sieht aus wie Papier. Es ist nicht erlaubt, die Präparate anzufassen. Aber der junge Fuchsmann nimmt eine Flosse des Wals in beide Hände und hält sie fest. Er spielt Begrüßung, verbeugt sich, sagt Guten Tag. Und das kleine Mädchen steht und hält sich das rechte Ohr, noch scheu. Ich sehe deutlich die Finger des jungen Mannes, bis über die Mittelglieder hinaus gefärbt in verschiedenen Tönen, als habe er in bunten Erden gegraben. Mehr als 15 Jahre waren vergangen, da kam Luciano Sero in das Dorf und hörte wunderbare Dinge. Die Tochter des Schuhmachers Sefe, hieß es, verstehe die Sprache der Tiere. Und jedem Bauern, der mit einer kranken Kuh oder einem lahmen Pferd dort Rat gesucht habe, sei geholfen worden. Wie übrigens auch den Leuten selbst. Alles mögliche Getier flüstere dem Mädchen die Lösung der Krankheiten ein. Und noch keinen habe es gegeben, der nicht wenigstens für eine Zeit von seinem Leiden befreit worden sei. Luciano ging zu Sefes Haus. Und als er eingetreten war und hinter den wartenden Bauern und Feldarbeitern die junge Gestalt der wunderschönen Clara und ihr in die Augen sah, war es um ihn geschehen. Und er hatte alles vergessen, was über sie als Ärztin und Mundstück der Tiere im Umlauf war. Er dachte nur noch an ihre feine Gestalt, an das Blau ihres Kleides, den Blick ihrer Augen und wie er das Mädchen für sich gewinnen könne. »Ja«, sagten die Leute, »da ist freilich nichts zu machen. Du wärst nicht der Erste, dem sie abwinkt. Da waren schon ganz andere vor dir auf der Schwelle, und noch jeder musste unverrichteter Dinge wieder abziehen. Alle Burschen aus dem Dorf und aus den Nachbarorten haben sich die Stirn schon dumm gerannt an Sefes Haustür. Und es ist nicht der Vater, der keinen Schwiegersohn will, sondern Clara allein verschließt den Männern ihr Herz. Weiß der Himmel warum.« Luciano aber war ergriffen und gab nichts auf das Geschwätz. Versteckt in einem Gebüsch vorm Hause des Schuhmachers wartete er auf seine heimliche Liebste. Und am frühen Morgen sah er sie gehen. Fasmida, Gespensterschrecke. Widerwillig, aber angezogen von der geisterhaften Vornehmheit der Heuschrecken, stehe ich vorm ersten Kasten der Insektensammlung. In diesem Seitenflügel sind tiefbraun-dunkle Vorhänge vor die Fenster gezogen. Filigrane Mumien aus Chitin, senkrecht beerdigt, zerfallen beim ersten Sonnenstrahl zu Staub. Im Halbdämmer stehen flache Kästen streng in einer Reihe hintereinander, indirekt beleuchtet, zum Schweigen gebrachte Bundesladen. Sie leuchten ohne Kraft, aber anhaltend, bindend. Wie eine unter Wasser gesetzte Stadt, die ein ahnungsloser Fischer zufällig eines Nachts unter sich erblickt. Ich habe die Stadt der Toten gesehen. Als er ihr folgte, verschwand sie in einem nahen Wald und blieb verschwunden. Am nächsten Morgen war er wachsamer, und als Clara wieder zwischen den Bäumen in die Dunkelheit ging, verlor er sie nicht aus den Augen und kam schließlich auf eine Lichtung, in deren Mitte ein Bach floss. Luciano hielt den Atem an, als er sah, wie Clara das blaue Kleid ins Gras sinken ließ und am Bach niederkniete. Aber mehr noch, als er sie leise rufen hörte und ein glänzend schwarzer Otter aus dem Wasser tauchte, der ihren Ruf beantwortete. Wer beschreibt Lucianos Entsetzen, als in diesem Moment Claras Gestalt verging wie Rauch und an ihrer Stelle ein schmales Otterweibchen in den Bach tauchte, um mit seinem Angetrauten darin zu verschwinden. Fuchs und Kind sind unsichtbar, in einem Zwischengang. Aber ich sehe das füchsische Gesicht vor mir, wie es mit halbgeschlossenen Augen und zurückgelehntem Kopf, schwach beleuchtet vom Tableau der Seidenspanner der Kleinen, die Geschichte der verräterischen Prinzessin erzählt. In deren Turban waren die Eier der Maulbeer-Seidenraupe versteckt, als im Jahre 400 nach Christus endlich die bei Todesstrafe verbotene Ausfuhr von China nach Turkestan gelang. In kochendem Wasser löst sich der Seidenleim und 600 bis 1000 Meter Faden pro Kokon wird abgehaspelt. Siehst du hier? Und da, Rohseide, Schappseide, Flockseide, entborstete Seide. Entborstete Seide. Ich spüre sein Gefallen an dem Wort, an den Geschichten. Entborstete Seide. Sternbildnebel. Entborstung, das Echo einer Explosion, Beginn einer Entwicklung. Entwicklung ist als Begriff durch die Entdeckung des Kokons zu uns gekommen. Vorher kannte niemand dieses Wort. Die Seidenraupe hat in ihrer Puppe das Wort Entwicklung mit ins Abendland gebracht. Hemden und Krawatten, Unterhosen und chinesische Laken, das alles ist nichts gegen den Begriff, den wir diesem Tier verdanken. Entwicklung. Das ist die Botschaft der Raupe. Die bleichen Höhlen, die feinen Flügel entfärbt. Trotz der schweren Vorhänge, der dauernden Dämmerung. Diese kostbaren Gerätschaften, Reliquien des freien Himmels, von Sonne und Luft. Ich stehe vor den Überresten eines Laboratoriums. Gewaltiger und kühner als alles, was die moderne Wissenschaft mir anzubieten hat. Deren linkische Nachahmung von Gleichflügler und Schnabelkerf, dem Menschen am Morgen der Geschichte von der höchsten Intelligenz in Demut angeboten als Geschenk. Myrrhe, Weihrauch, Gold. Beweglich aber, fliegend und ihm bescheiden dargelegt zur Verfeinerung seiner Sinne, zur Erweiterung der Organe, damit nichts von ihm in seinem eigenen Leib gebunden bleibe. Fliegende Armeen, tastende Intelligenz. Verlorene Stätten, geplündert, versunken, beraubt. Belesener als die alexandrinische Bibliothek. Gesättigter mit Wissen um die Beschaffenheit des Blutes als alle Tempel der Maya. Ich schließe die Augen. Das bleiche Licht der Kästen. Es hat jemand gegeben, der die umspannende Kunst der Insekten empfinden lernen wollte. Reihe um Reihe, Name um Name. Latein ist geblieben. Adelsprädikate. Erinnerung an eine spät empfundene Größe. Noctuide. Eckst du mich, dann sterbe ich dir. Tötst du mich, dann weck mich wieder auf. In der darauffolgenden Nacht wurde Luciano von schweren Träumen gequält. Er erwachte noch vor der Dämmerung, ergriff sein Gewehr und schlich heimlich zur Lichtung, um auf Clara zu warten. Als sie erschien und der Otter auf ihren Ruf hin schwarz aus dem Wasser tauchte, zielte Luciano genau und traf mit dem ersten Schuss den einzigen weißen Fleck im Fell des Wassermarters, gleich unterhalb der Kehle. Sofort sprang er auf die Lichtung, hin zum Bach, packte das sterbende Tier und schnitt ihm den Kopf ab. Jetzt bist du meine Frau, sagte er. Lass mich ihn begraben, sagte sie, dann will ich auch deine Frau sein. Sie erbat sich das Messer und, misstrauisch mit dem Gewehr über ihre Bewegungen wachend, beobachtete Luciano, wie das Mädchen bis in die oberste Spitze einer Birke kletterte, um von dort ein verlassenes Vogelnest zu holen. Damit ging sie zum Bach, bettete Kopf und Körper ihres toten Ehemannes an den Ufersaum und benetzte die blutende Wunde mit kaltem Wasser, wobei sie sprach: Weckst du mich, dann sterb ich dir. Tötst du mich, dann weck mich wieder auf. Und ehe Luciano einen Schritt tun konnte, stach Clara mit dem Messer sich beide Augen aus dem Kopf. Das Blut sprang aus leeren Höhlen auf den Leib des Otters, der sich augenblicklich regte und mit einem Schrei im Wasser verschwand. Clara aber, unter dem Blick des vor Grauen gelähmten Luciano, legte mit sicherem Gefühl die blutigen Augen in das leere Nest und setzte es wie ein Schiffchen zur Fahrt in den Bach, wo es gleichfalls verschwand. Als sie sich umkehrte, besaß ihr Gesicht die ehemals dunklen Augen. Und die Leute sagten, es fehle nur das Leuchten der Heiligen, sonst sei alles ganz genau wie vorher. Und sie bedauerten noch eine Zeit, Claras verlorene Gabe, die Tiere zu verstehen. Aber auch das wurde vergessen, und Clara wurde Lucianos Frau, und wie die Mutter einst saßen die Kinder im Sommer vorm Haus und aßen blinzelnd ihre Suppe. Zwei oder drei Schulklassen auf einmal sind angekommen, die Ferien also längst vorbei. Im Hinausgehen sehe ich noch einmal den Fuchsmann. Die Kleine auf seinem Arm, wieder im roten Anorak, die gespannt sein Gesicht betrachtet und voller Bewunderung langsam und immer wieder die glatt rasierten Wangen und das Kinn betastet. Über der Museumskasse ist der Spruch zu lesen: O Jehova, quam ampla sunt tua opera. Ich ging. Meiner Redaktion schrieb ich nur ein paar Zeilen. Die Heiligen und die Tiere sind von ähnlicher Verletzbarkeit und treffen sich in dem Punkt, wo höchstes Bewusstsein und tiefstes Unbewusstsein in gleicher Weise leiden. Eckst du mich, dann sterbe ich dir. Tötst du mich, dann weck mich wieder auf. Sie hörten Die Augen der heiligen Clara von Karl-Heinz Koenig mit Florian Deubel, Vanessa Görtsches, Horst Mendroch, Helena Rüegg, Klaus Schreiber, Anke Tegtmeier und Werner Wölbern. Ton und Technik Dieter Struck und Inge Böhle. Regieassistenz Petra Feldhoff. Regie Hans-Gerd Krogmann. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks aus dem Jahre 1992.